Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute kommt Teil 2 zu dem Podcast, die Frage nach dem Samenspender. Und beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir eine Anfrage bei der Samenbank stellen durften bezüglich des Samenspenders. Und das haben wir dann auch Tatsache gemacht. Und ich glaube, 2 Tage später kam eine E-Mail mit so ein paar Eckdaten schon von dem Samenspender. Also da haben wir Größe, Haarfarbe, ne? Augenfarbe, was für eine Sportart er gemacht hat. Genau, Hobbys. Seinen Schulabschluss. Und Beruf, ne? Ja, und Beruf. Genau. Und halt die Info, dass wir 4 bis 6 Wochen warten müssen eventuell, weil, kommt drauf an, ob der Samenspender noch da wohnt, die Adresse, die er da angegeben hat, oder ob er eben umgezogen ist, dann hätte das über das Einwohnermeldeamt oder irgendwie so wäre das dann gegangen. Oder weil er die E-Mail-Adresse gewechselt hat. Ja, genau. Ja, und dann hat es auch gar nicht lange gedauert. Ich glaube, Ein paar Tage danach, oder? Ja, ein paar Tage später kam dann eine E-Mail, dass ich unbedingt zurückrufen soll in der Samenbank, dass es eben Neuigkeiten gäbe. Und ja, das hatte ich dann gemacht. Ja, und dann kam halt die Info, dass der Samenspender noch alles so, wie es schon war. Also da gab es keine Komplikationen, Adresse oder keine Ahnung, Telefonnummer, alles stimmte noch. Sie mussten also sich um nichts irgendwie kümmern oder suchen. Und dann haben die von der Samenbank ihm erklärt, dass es da halt jemand gibt, der nach ihm sucht jetzt oder wissen möchte, wer er ist. Irgendwie so. Ja, ja. Keine Ahnung, ja. Und was wir auch erfahren haben, dass es auf jeden Fall mehrere Kinder gibt von dem Samenspender. Also unsere 2 sind nicht die einzigen. Und dass wir zu dem Samenspender Kontakt aufnehmen dürfen können, aber erstmal per E-Mail. Also wurden uns dann ein paar Tage später, hat er uns dann die E-Mail zugesandt von dem Samenspender. Ja, und dann ging es an die erste E-Mail. Und die war gar nicht so einfach, wie man eigentlich dachte, oder? Es ging, ja. Man hat sich noch sehr förmlich und höflich gehalten. Also, aber wir haben auch eigentlich bei den E-Mails schnell beschlossen, dass wir, ich glaube, in der ersten E-Mail ging es darum, dass ich mich freue, dass er geantwortet hat. Da habe ich mich ein bisschen vorgestellt mit meinen Hobbys, glaube ich. Und da habe ich, glaube ich, noch mit hinzugeschrieben, dass ich mir wünsche, war das, glaube ich, in der ersten E-Mail, dass ich ihn gerne eher treffen würde, anstatt das über E-Mail zu klären, genau. Da haben wir und überlegt, dann, ne, wie wir das vorsichtig angehen, ohne ihn gleich unter Druck zu setzen. Ja, und er meinte dann in der Antwort-E-Mail, dass er ja auch Interesse daran, also dass er es okay finden würde, sich zu treffen, sagen wir es mal so. Und ich glaube, in den restlichen E-Mails ging es ja dann nur noch darum, wie das Treffen läuft und wo das am besten laufen würde. Ja. Aber ich fand so, die erste E-Mail war schon mit die schwerste. Was schreibt man jemanden, den man nicht kennt und ohne, dass man ihn gleich wieder so, er Angst hat vor so einem Treffen oder so? Naja, eigentlich war es für mich ganz ehrlich wie so ein Bewerbungsschreiben, muss ich ehrlich sagen. Also das hat perfekt gepasst. Die Anrede, dann das Vorstellen und dann Verabschiedung. Also für mich war es wie eine Bewerbung. Ja. Also, aber es war natürlich komisch, ja. Es war komisch, schwer fand ich es jetzt nicht, ich fand es nur komisch. Ich fand es schon schwer. Aber was wir gemacht haben, wir haben uns als allererstes bei ihm bedankt, dass er uns eben dieses Glück geschenkt hat, aufgrund seiner Samenspende, dass wir jetzt 2 so tolle Kinder haben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und dann hat er eine ganz nette E-Mail zurückgeschickt, ne? Also ich fand sie eigentlich ganz nett. Da hat er sich, glaube ich, nochmal drin beschrieben, ne? Hm. Er war ehrlich schon in der E-Mail? Ja, aber auch das Treffen über. Und hat erstmal einen netten Eindruck gemacht. Mhm. Was wir dann gemacht haben, wir haben natürlich sofort, als wir den Namen gesehen haben, nach dem Foto gezirpt. Haben ihn auch gefunden. Meine Mutter hat ihn gefunden, ich habe ihn nicht gefunden. Ja, ich habe ihn gefunden und habe sofort, das war echt erschreckend, diese Ähnlichkeit, das ist Wahnsinn. Also schon als man da liest, was er so für Hobbys hat und Beruf und alles, da hast du schon die Parallelen gesehen. Ich fand auch bei der Augenfarbe und bei der Haarfarbe waren die Parallelen da. Aber nicht bei mir und Na doch, Hobbys. Eure Hobbys sind Hobbys identisch. Vielleicht. Also vielleicht ist der Charakter ein bisschen identisch gewesen, oder die Sachen, die man mag, aber Aussehen war dann doch eher der Kleine. Ja. Ja, der Dicke. Aber gut, du hast ja auch gefärbte Haare. Aber nee, Marvin sah schon ihm sehr, sehr ähnlich. Also. Ja, und es ging dann hin und her, so ein bisschen E-Mail schreiben. Dann haben wir irgendwann ein Treffen ausgemacht. Mhm. Und er hat sich ja hier in der Nähe bei uns getroffen. Und da hatten wir dann auch jetzt die Woche das erste Treffen mit dem Samenspender. Und wir waren alle sehr aufgeregt. Aber der Samenspender war aufgeregt, das hat man gesehen. Er hatte dann auch in der einen E-Mail, hatte er dann auch ein Foto von sich geschickt. Ich habe eins zurückgeschickt. Genau, du hast eins zurückgeschickt, damit ihr wisst, wie ihr aussieht. Ja, und dann war der Tag da. Wir waren schon vorher im Center. Und dann kam er. Ja, und dann bin ich mit dem Kleinen hin, weil er hat nach der Großen geguckt. Er hat dich gesucht, ne? Er hat geguckt, ob du schon da bist. Ja. Aber du warst nicht da und ich habe ihn dann gesehen und dann sind wir hin. Und dann haben wir ihn begrüßt, haben gefragt, ob er das ist. Hat er ja gesagt. Ja, und dann hat man sich vorgestellt. Du hast aber ein bisschen länger gebraucht, mein Schatz. Ja, für mich war es irgendwie unangenehm. Also, er war aber auch total aufgeregt. Ja, also wir haben, also ihr habt euch ja dann auch begrüßt und dann sind wir ja beide alleine weitergegangen. Und er hat ja auch, also ich muss ehrlich sagen, es war wirklich sehr ehrlich, das Treffen. Wir haben uns dann auch auf die Rolltreppe gestellt und wir haben beide, und er hat auch angefangen, also zu sagen, ja, das ist jetzt natürlich komisch. Habe ich auch gesagt, ja, definitiv komisch, weil er meinte, irgendwie sind wir zwei Fremde, aber irgendwie dann auch nicht. Und es ist ja auch wirklich, am Anfang war es schon sehr angespannt. Also das war, aber wir waren beide sehr ehrlich gegenüber die ganze Zeit, also... Das ist doch cool. Und dann haben wir uns halt in das Café gesetzt und dann haben wir bestellt und dann hat das Gespräch halt auch angefangen, diese 2 Stunden ja, war das, glaube ich. 2 Stunden. Habe ich auch jetzt nicht mitgerechnet, aber es ging dann doch 2 Stunden. Also das war, und am Anfang, ja, da hat man sich erstmal so, als wir uns dann ins Café gesetzt haben, begrüßt. Ich glaube, als erstes habe ich ihn gefragt, welches von den 2 Sachen ich jetzt bestellen soll. Dann hat er das eine genommen und ich habe mir auch gesagt, ja, das hätte ich jetzt auch genommen. Und dann haben wir, naja, geredet. Ich habe meine Fragen gestellt und daraus habe ich dann immer ein längeres Gespräch entwickelt. Meine erste Frage war ja, warum er gespendet hat. Und dann ging es auch in dem Thema so weiter. Ich glaube, danach ging es dann um Kampfsport und wie es bei ihm aussieht in seinem Leben. Und es war natürlich alles sehr interessant. Ich fand es natürlich persönlich ein bisschen schade, dass er mich nie wirklich was zurückgefragt hat. Also er hat ja auch im Gespräch erwähnt, er tut das, also er hat sich mit mir eher wegen mir getroffen und nicht, weil er selbst es lieber wollte, weil es für ihn auch eine sehr große Überwindung war. Weil, naja, ich weiß nicht, er hat aus einem Grund gespendet, der war natürlich, also da hat er was Gutes mit was Schlechtem vermischt und somit ist es natürlich so eine gemischte Sache, ob er jetzt wirklich, also. Na gut, nicht, aber. Man, viele haben früher gespendet, um aufs Geld, weil sie das Geld brauchten, ja, vielleicht. Und das ist ja auch, also, wieder was Gutes, naja, ne? Das, also, ist ja. Es ist ja jetzt nicht schlimm, ja. Er hat natürlich Geld gebraucht und hat dann versucht, was Gutes zu tun und hat dann überlegt, okay, wo könnte man jetzt am besten Geld herholen? Dann hat er sich das überlegt und hat dann, ist dann darauf gekommen, okay, man könnte spenden. Und sozusagen wollte er natürlich auch was Gutes tun und dabei Geld verdienen. Also hat er hat jetzt nicht andere Sachen gemacht, worüber man Geld verdient. Also muss man auch sagen, dabei muss man auch erstmal auf Spenden kommen, so ist nicht. Er meinte auch, er hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass irgendwann jemand kommt und sagt, hallo, kann ich dich kennenlernen? Und da er ja wirklich auch nur aus den Geldsachen gehandelt hat, weiß es ja auch niemand. Aus seinem Bereich hat er mir erzählt, dass es da wirklich niemand weiß. Und darüber, also das Thema haben wir nicht doll vertieft, weil ich mir dachte, okay, das ist natürlich seine Sache. Er wird da seine Gründe haben. Das ist richtig. Und dann respektieren wir auch. Habe ich ja erfahren, dass, also ich habe was über sein Liebesleben mal ganz kurz so nebenbei erfahren. Und also wie sehr Werdegang so war, wie er so. Ja, also besser gesagt über seine Familie, sagen wir jetzt. Liebesleben ist ja jetzt falsch gesagt. Dann hat er mir noch über seinen Beruf da was erzählt. Er hat mir auch mal ein paar Tipps gegeben fürs Leben. Naja. Und er hat mir auch erzählt, dass es für ihn natürlich gerade, weil es niemand weiß, auch das Treffen ganz schön schwer ist. Und ja, deswegen, aber ja, er hat sich für mich überwunden, meinte er, weil er mir natürlich auch die Möglichkeit geben möchte, dass ich jemanden kennenlerne, der 50% aus mir besteht. Und das Treffen war natürlich, also es war, zum einen Teil war es sehr ehrlich und lustig auch. Wir haben manchmal schon gelacht. Und zum anderen Teil war es natürlich sehr angespannt, weil ich ja dann wusste, dass er, das ist halt wirklich, also es ist irgendwie komisch, wenn man weiß, dass er es nur für mich gemacht hat und nicht für sich selbst. Und dass er auch niemanden davon erzählt hat. Also das hat es natürlich dann auch sehr angespannt gemacht, das Treffen. Und na gut, aber wenn du sagst, er war darauf nicht vorbereitet, ich weiß ja nicht, wie in der Samenbank arbeiten, aber eigentlich müssten die Leute ja wissen, dass irgendwann diese Kinder alle kommen. Aber vielleicht verdrängt man das auch in der Zeit, weißt du? Vielleicht ja, man denkt, man tut was Gutes und hat ein bisschen Geld nebenbei und verdrängt es dann, dass wirklich einer kommt. Vielleicht machen sich keine Gedanken, was man wirklich dann kommt. Er hat sich manchmal darüber Gedanken gemacht, aber das ist wie, als würde man gerade, sagen wir, als würde man gerade irgendwie, ich brauche eine Aktivität. Jetzt würde man gerade ins Sulika Island gehen, aber man merkt, dass man die Wäsche zu Hause vergessen hat, weißt du? Und dann denkt man sich einfach, ach egal, kann man anderes mal drüber nachdenken, weißt du? Machen wir zu Hause. Also sozusagen. Ist vielleicht so, weil das auch niemandem gesagt hat. Ja, man macht was Besseres und schiebt das andere einfach nach hinten, weil es für einen unwichtig ist. Und so hat er es mir auch beschrieben. Das Beispiel war jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber so im Sinne war das dann auch. Also so hat er es mir auch beschrieben. Vielleicht wäre es anders, wenn man. Oder vielleicht hätte er anders reagiert, wenn er offen auch bei deiner Familie gegenüber reagiert. Ja, das wäre vielleicht für mich da noch anders gewesen, das Ganze. Aber er hat die Möglichkeit dir gegeben, ja, dass du ihn kennenlernen darfst. Das war natürlich, ja, also das hat mich ja natürlich auch gefreut, aber es war wirklich diese eine Seite, okay, er ermöglicht mir das, und die andere Seite, okay, für ihn persönlich ist es nicht so schön. Also es hat es wirklich ein bisschen, naja, gemacht. Also, wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuschend dann für dich. Ja, für mich war es schon enttäuschend, ja. Vor allem, weil ich ja dachte, okay, also ich weiß, ich habe nichts erwartet. Also ich hätte es natürlich schön gefunden, hätte ich vielleicht etwas mehr, weil im Grunde sind sie ja irgendwie Halbgeschwister erfahren. Hätte ich sie, naja, Wunschdenken, dass man sie vielleicht auch mal kennengelernt hätte, weil ich im Thema Geschwister würde ich schon irgendwie cooler finden, als jetzt so einen Samenspender kennenzulernen. Weil man sich, also Geschwister, also vor allem, wenn eines der Kinder ja auch in meinem Alter gewesen wäre, das wäre ja dann auch nochmal so. Aber naja, am Ende hat es halt nicht funktioniert damit, und habe ich mir gesagt, na gut, ist okay. Ich habe ja ein Geschwisterchen, das reicht mir eigentlich auch. Ja, aber da war er auch. Er hat ja bei der Begrüßung, auch bei dem Kleinen, war er ja auch sehr nett und alles, ne? Ja, er meinte auch, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass Marvin kommt, und dass er auch ein bisschen schwerer gemacht hat, weil natürlich, also das haben wir auch beim Treffen erwähnt, man spürt diese Verbindung, weil die ja auch gerade durch die Genetik und den menschlichen Instinkt, weil man weiß, okay, 50%, das macht schon allein dieser Instinkt, dass man sich dann verbunden fühlt irgendwie, dass man sich natürlich verbunden gefühlt hat, aber also wir meinten auch zueinander, dass es natürlich ist, wie als hätte man diesen Drang, mehr darauf einzugehen, aber trotzdem dieses Verbot, es nicht zu tun. Okay, aber und da deswegen, kann sich ja auch noch was ändern, ne? Ja, deswegen man war, die, ja nicht, deswegen war ja für uns auch bei der Verabschiedung so schwer, weil wir wussten, na gut, irgendwie ziehen wir uns an, aber es kann danach nicht mehr funktionieren, und deswegen, es ist, ja. Da weiß man ja nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht kommt er ja irgendwann dann doch nochmal und fragt nach oder so. Keine. Also ich weiß, also Marvin sollte ihn ja auch nur Hallo sagen, mehr nicht. Das war ja dein Tag. Also das hätten wir auch gar nicht gewollt, dass er da irgendwie mit euch ins Gespräch geht. Ach, das hätte ich gar nicht so schlimm gefunden, aber er ist mir noch zu jung dafür. Er ist noch zu jung, definitiv. Ich meine, das war mein Tag, würde ich nicht sagen, aber er findet bestimmt auch noch seine Zeit, mir richtig kennenzulernen. Da kann er es dann alleine machen. Ich werde ihm jetzt auch nichts davon erzählen. Er kann das alles selber herausfinden. Aber vielleicht beschließt er sich auch gar nicht dazu, ihn kennenzulernen. Eben deswegen, weil wir ja jetzt schon ihn getroffen, er mal kurz Hallo sagen durfte, und das mehr wollten wir da ja auch gar nicht. Ich weiß, ich hatte ihm ja noch dann geschrieben, mich bedankt, ne, dass er dich da eingeladen hat und dass er sich die Zeit genommen hat. Und da kam mir auch eine ganz nette E-Mail zurück, dass du eine ganz tolle Tochter bist und dass er sich freut, dass du eben so ein tolles Leben hast, sag ich mal. Also es macht er, war ist sich schon bewusst, dass er da... Es war auch, also am Anfang des Treffens sind wir, glaube ich, beide reingegangen und dachten uns, okay, danach wird es uns beide eh egal sein, was dann passiert. Das haben wir auch im Treffen, wir haben im Treffen sehr darüber geredet, wie wir uns auch beide dafür da fühlen in dem Thema, weil es ihnen auch irgendwie wichtig war, ihm zu mir zu ehrlich zu sagen, wie er sich dabei fühlt. Ist ja richtig, ne? Nur so kann man einen dann verstehen, wenn man weiß, wie der andere fühlt oder denkt. Und deswegen, also ich habe ihn auch zu ihm gesagt, ich bin auch ins Treffen reingegangen und dachte mir, ach, danach, da wird mir nichts ausmachen. Aber am Ende des Treffens, weil wir uns ja über das Treffen viel mehr kennengelernt haben, habe ich auch am Ende gemerkt, dass es für ihn persönlich sehr schwer wurde, sich zu verabschieden, weil man sich ja natürlich dann doch näher kommt. Nee, also da ist ja dieser 50-50. Ja, also. Wir haben auch mehrere Gemeinsamkeiten natürlich über das Treffen kennengelernt, auch mal so ganz aus dem Zufall. Zum Beispiel die Ähnlichkeiten zu den Halbgeschwistern, die da bei dem einen eher charakterlich und bei dem anderen eher anders waren. Also aussehen übrigens gar nicht. Und natürlich hat man noch so, zum Beispiel habe ich meine Cola ausgetrunken, die ich mir da bestellt hatte. Und dann habe ich die Zitrone rausgeholt und habe dann reingebissen. Und da meinte er danach zu mir, dass er das auch immer macht. Das ist ja lustig. Ja, weil wir beide saure Sachen mögen. Und das war für mich auch so ein krasser Zufall. Zum Beispiel, als er auch Sachen erwähnt hatte, die sein Kind tun, wo ich dann gesagt habe, das macht mein Kleiner auch, waren wir auch beide echt überrascht. Also, dass es da so viele Ähnlichkeiten gab. Das auch. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Weil es ja eigentlich nur ein Samenspender ist. Und man denkt ja mal, du nimmst von uns alles mit. Na, aber irgendwo ist wahrscheinlich bei uns auch nur eine Verdrängungstaktik, keine Ahnung. Ist klar, dass da irgendwie... Ach nee, also ich habe ja auch schon echt viel von Netti, so ist nicht. Also von meinem Samenspender habe ich nur gemerkt, dass da wirklich vielleicht nur ein paar Sachen... Auch im Thema Essen hatten wir da beide ein paar Ähnlichkeiten. Zum Beispiel wollte ein Kind, dass er dann danach noch mal einen Mangosaft holt. Und ich meinte zu ihm, boah, ich hasse Mangos. Und er so, ja, ich mag auch keine Mangos. Also na klar, manche Sachen, könnte auch ein Zufall sein, dass man manche Sachen nicht isst. Aber es gab schon Sachen, da dachte man sich, okay, das ist jetzt krass, dass man das da so als Ähnlichkeit hat. Ja, nee, da war ich nur erstaunt, dass er die Ähnlichkeit genau wie der Kleine hat. Ja. Dass er ihn da so sehr, sehr ähnlich sieht. Ja. Das ist Wahnsinn, ja. Aber sonst, also man hat, ich muss auch ehrlich sagen, was mich auch groß enttäuscht hat bei den Treffen, also außer, dass es sehr gut lief und wir sehr viel auch geredet haben, es ging ja nicht um sonst 2 Stunden, fand ich es persönlich nur am Ende sehr traurig, dass er mich natürlich keine Sachen zurückgefragt hat. Also zu einer Seite konnte ich es verstehen, dass es aus dem Grund war, dass er mir auch nicht näher kommen wollte, weil er, Distanz, ja auch wegen seinen Kindern, weil er hat mir auch erzählt, dass er sich sehr schlecht gefühlt hat, dass die Kinder jetzt, also die dachten ja, er wäre ganz woanders. Und dass er jetzt deswegen mit mir geredet hat, fand er persönlich natürlich auch, ich habe ihm auch gesagt, dass ich es krass finde, dass er das auch so gut standhält mit den Schuldgefühlen. Das ist ja doch eine Sache, die man am Ende jemandem erzählen würde, aber er hält es ja sehr stark durch. Also ist auch sehr charakterstark, habe ich dann auch dadurch gemerkt. Aber natürlich ist es auch trotzdem für einen irgendwie hart, wenn man merkt, dass da einfach nichts zurückkommt. Und irgendwie mit Fragen, und als ich ihn dann am Ende darauf angesprochen habe, ob er auch noch irgendwelche Fragen an mich hat, kam dann nur die Frage eigentlich, wie ich so lebe. Und es war ganz schön hart auch irgendwie, weil man hat diese andere Hälfte und man merkt, dass sie sich nicht so wirklich für einen interessiert. Ja gut, aber dann haben wir es wieder, er ist ja nur Samenspender, ja, er wollte ja nur gleichgeschlechtlich und was Gutes tun. Ich weiß, aber irgendwie, natürlich, ich habe es ja auch im Kopf, dass er das ja auch, das Treffen ja auch wiederum nur für mich gemacht hat, aber irgendwie dachte ich mir dann, okay, wir sind uns ja beim Treffen näher gekommen, aber irgendwie es wäre einfach schön gewesen, hätte er ein bisschen übers Leben nachgefragt, weißt du, auch ein paar Fragen an mich gestellt, warum ich zum Beispiel mit Kampfsport angefangen habe oder warum ich Gitarre spiele oder sowas, aber da kam nichts. Vielleicht hatte er Angst, dass es dann zu nah geht und will die Distanz, weil nachher also baut sich doch was auf. Ja, er meinte auch, er hatte sehr viel Angst und deswegen sind wir dann auch nach dem Treffen doch auf Abstand gegangen, weil wir dann sagten, okay, am Ende kommt man sich noch zu nah und das möchte er ja gar nicht. Das ist ja okay. Auch ob er es für sich behält oder nicht, das ist ja auch seine Sache. Ne? Das ist ja, muss ja jeder selber seine Entscheidung fürs Leben treffen. Ja. Aber mehr war da eigentlich auch gar nicht. Also zum Abschied haben wir uns natürlich noch am Abend. Aber ja, ich habe ihm noch Glück mit seiner Familie gewünscht. Naja. Aber eine Frage, glaube ich, die interessiert die Zuhörer bestimmt auch. Mhm. Man sieht es ja bei Bitte melde dich oder so, ne? Wenn da nach Jahren 2 aufeinandertreffen mit den gleichen Genen. So habe ich mich gerade ganz ehrlich schon beim Anfang dieses Podcasts gefühlt. Da dachte ich mir auch so, bin ich jetzt Julia Leischek oder so. Also das war... Nein, pass auf. Es interessiert aber bestimmt schon alle. Mich interessiert es auch. Wir haben ja auch schon viel gesprochen. Aber war da sofort irgendwie so eine Bindung, dass man weiß, man gehört zusammen oder da ist so eine, verstehst du? Ja, man hat es gespürt, ja. Man hat gespürt, dass man zueinander gehört, aber für uns war es doch eher so, dass wir auf dieses Gefühl nicht eingehen wollten beide, weil ich wusste, ich habe es ihnen auch gesagt, ich habe eine tolle Familie und ich würde auch nichts gerne tun, um einen Vater zu bekommen. Also er hat mich ja auch gefragt, wie es ist, ohne einen Vater so aufzuwachsen und ich meinte, nein, ich finde es echt super so mit 2 Müttern. Und dass meine eine Mama auch echt die Vaterrolle einnimmt. Also die ist da schon echt gut drin. Und er meinte, dass es ja auch, dass es einfach kein Film ist. Also es würde keine Familienzusammenführung geben und das Ganze. Und am Ende ist er auch nicht mein Vater, hat er auch selbst gesagt. Habe ihm auch erzählt, dass meine Eltern mir das auch sehr gut beigebracht haben, was am Ende wirklich Familie ist. Also es war, Ja, also man hat gespürt, dass man zusammengehört, aber man hat es durch diese, naja, durch die Ereignisse, wodurch das alles entstanden ist, auch nicht zugelassen. Okay. Also ich bin mir sicher, würde seine Familie davon wissen, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. Wahrscheinlich, aber, ja. Und vielleicht auch aus einem anderen Grund gespendet, aber am Ende, also man hat eine starke Verbindung gespürt, ja, auch das, deswegen war es auch, deswegen haben wir auch so lange geredet, weil man sich irgendwie nicht so richtig gehen lassen wollte. Aber nachdem ich auch zu Hause war, dachte ich mir, genau dafür bin ich wieder nach Hause gekommen. Wegen meinen zwei tollen Eltern. Oh, das ist toll von dir. Ja, oder? Dankeschön. Ich bin doch echt, also kein Halbgeschwisterchen der Welt könnte meinen kleinen Bruder jemals so ersetzen. Der Süße ist zwar echt nervig und manchmal toll. Natürlich wäre es schön, eine Schwester zu haben. Ja, vielleicht eine kleine oder in dem Fall eine gleichältrige. Er hat ja, wie gesagt, noch mehr, die von ihm. Ja, aber nach dem Treffen, da war für mich das ganze Thema aber irgendwie auch wieder vorbei. Da hatte man nicht mehr diesen Drang, zurückzugehen. Da hatte ich das ganze Thema auch nach kurzer Zeit wieder vergessen. Also, und dafür wartet man 16 Jahre. Ja, irgendwie schon. Aber du hattest wenigstens das Glück. Andere haben nicht so das Glück. Ja. Auch, dass man sich dann die Zeit nimmt und sich dann mit dem hinsetzt und fragt. Da hattest du echt Glück mit ihm. Ja, aber ich muss sagen, nach den ganz normalen Daten, die ich dann von ihm bekommen hatte, hatte ich ehrlich gesagt gar keine so große Interesse mehr an ihm. Nicht stimmt, das war dann auch so, ja. Ja, also als ich wusste, dass er Kampfsportler ist, dass es da diese Ähnlichkeit gibt, da hat mir das dann, also ab dem Punkt hat es mir auch schon gereicht, da wusste ich, okay, cool. Also als ich dann natürlich noch deinen Job gesehen habe und seinen Abschluss und die Ähnlichkeiten Foto da gesehen und alles. Habe, genau. Ja, stimmt, da war der Hype so ein bisschen. Ja, da dachte ich mir eigentlich, okay, eigentlich reichen mir diese Daten schon, aber naja, am Ende war das Treffen halt eine Erfahrung und ich bereue sie bestimmt nicht und er meinte auch, dass er es nicht bereuen wird. Und deswegen, also es war eine Erfahrung und wenigstens was etwas. Für uns alle war es eine neue Erfahrung. Ja. Und wir haben Glück, dass wir eigentlich einen netten Samenspender hatten. Ja, und dass ihr so eine tolle Tochter habt, ne? Und dass wir so eine tolle Tochter habt. Genau, und mit diesen Worten geben wir jetzt auch wieder ab. Ja, das war's. Wir danken euch fürs Zuhören. Genau. Und dass ihr bei dieser tollen Erfahrung dabei sein konntet. Ja, und mal sehen, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal einen dritten Teil, wenn der Kleine dann kommt oder falls sich doch was ergibt und der Samenspender Interesse hat und doch wieder den Kontakt sucht. Ja, den gibt es dann vielleicht in 7 Jahren oder so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, bis dann. Tschüssi. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.